Hören Teil 3. Sie hören gleich einen Vortrag. Dazu gibt es 4 Aufgaben. Welche Lösung, A, B oder C, passt jeweils am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 32 bis 35 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben. Dazu haben Sie eine Minute Zeit. Danach hören Sie die Präsentation einmal. Guten Morgen zusammen. Schön, dass fast alle kommen konnten. Sehr erfreulich ist, dass sich auch unsere Chefköchinnen und Köche heute Zeit nehmen konnten. Ich begrüße auch besonders die Restaurantleiterin der neu eröffneten Restaurantfiliale im Gewerbegebiet. Wie Sie wissen, sind unsere Restaurants inzwischen sehr beliebt, aber die Konkurrenz schläft nicht. Deshalb wollen wir ein neues Konzept ergänzen, das unser Kundenportfolio deutlich erweitern könnte. Zunächst möchte ich auf eine anonyme Befragung unserer Kundinnen und Kunden eingehen. Die Resonanz war groß und entsprach dem, was wir prognostiziert hatten. Wir wollten wissen, was gefällt und schmeckt unserer Kundschaft? Was bedauern sie in Bezug auf Essen und Service und was sollte sich in Zukunft verbessern? Die Ergebnisse haben gezeigt, dass unsere Restaurants hauptsächlich von 40 plus besucht werden. Unsere Einrichtung und unser Service gefallen den meisten gut. Bedauert wird, dass unsere Gerichte zum Mittagstisch etwas eintönig sind. Das soll kein Vorwurf an unsere ausgezeichneten Köchinnen und Köche sein, sondern eine Anregung, uns konzeptionell zu verbessern. Entschuldigung, sind Zwischenfragen erlaubt? Ja, natürlich. Der Mittagstisch soll ja günstiger sein als am Abend. Sind da die Möglichkeiten für ein kostentragendes Angebot nicht begrenzt? Wir müssen durchaus auf die Preisgestaltung achten, da haben Sie vollkommen recht. Der Mittagstisch darf nicht teurer werden. Aber, und jetzt kommen wir zu unserem angedachten Konzept, der Mittagstisch darf attraktiver und vor allem gesünder werden. Wir haben daran gedacht, sogenannte Food Bowls anzubieten. Dieser Food-Trend ist Ihnen ja sicherlich bekannt. Alle Zutaten sind in einer Schüssel, auf die richtige Zusammensetzung kommt es an. Das klingt für mich als Koch so, als ob ich richtig kreativ sein dürfte. Gibt es denn schon konkrete Rezepte dafür? Ja, es gibt bereits eine Reihe von Rezepten. Davon können Sie sich gerne inspirieren lassen. Food Bowls sind keine Vorspeise, sondern ein vollwertiges Mittagessen. Häufig bestehend aus einer proteinreichen Grundlage wie Reis oder Quinoa und viel Rohkost. Aber auch leckeren Cremes. Manche Food Bowls sind nach ihrer Farbe benannt, zum Beispiel grüne oder rote Food Bowls. In roten Bowls wird zum Beispiel auf gekochtem Wildreis rötliches Gemüse wie Paprika und Tomaten angerichtet. Es gibt aber auch ganz bunte Food Bowls. Oder solche, die zu einem bestimmten Anlass passen. Wichtig ist, sie sollen schmecken, gut für die Gesundheit sein und optisch gut aussehen. Da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Mich würde aber auch noch interessieren, welche Gäste wollen denn einen solchen Mittagstisch? Das ist eine sehr wichtige Frage. Und genau da hat uns die Auswertung der Kundenbefragung geholfen. Die meisten Restaurantgäste, vor allem aber Berufstätige, wünschen sich einen Mittagstisch, der nicht lange dauert und nicht schwer im Magen liegt. Das gilt auch für junge Familien, die eher am Wochenende hier essen. Hinzu kommt, eine attraktive Food Bowl wird auch gerne fotografiert und in die sozialen Medien gestellt. Und wenn's auch noch geschmeckt hat, ist das kostenfreie Werbung für uns. Aber natürlich wollen wir unsere älteren Gäste nicht aus den Augen verlieren, die lieber einen warmen Mittagstisch mit Fleisch oder Fisch mögen. Das wird es auch weiterhin geben. Und welche Filialen sollen die Food Bowls zuerst anbieten? Doch sicher nicht alle gleichzeitig, oder? Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich wie, wo und wann werden wir die Food Bowls einführen. Als erstes haben wir an unsere Filiale in der Innenstadt gedacht. Sie hat bereits eine große Stammkundschaft, die wegen der neu eröffneten Trendgeschäfte auch immer jünger wird. Auch unser neu eröffnetes Restaurant im Gewerbegebiet soll in den Genuss der Food Bowls kommen. Dort hat sich noch kein Stammpublikum gebildet. Eine Alternative zu unserem traditionellen Frühstück könnten auch süße Food Bowls sein, mit vielen frischen Früchten. Ein anderer Punkt, der uns bei der Umsetzung noch wichtig ist, die Food Bowls sollen attraktive Namen bekommen. Da sind alle Mitarbeitenden in den Filialen gefragt, ihre Ideen einzubringen. Wann? Voraussichtlich soll es im Juni losgehen. Da haben wir noch etwas Zeit. Ende des Tests hören Teil 3.